Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 8, 967 an Schiller. Ihre Hand wieder zu sehen war mir höchst erfreulich. Über ihren Unfall, den ich spät erfuhr, habe ich gemurrt und mich geärgert, so wie sich meine Schmerzen gewöhnlich auslassen. Sehr herzlich freue ich mich, dass es besser geht. Halten Sie sich nur ruhig in dieser heißen Zeit. Von Zelter folgt hier ein Brief an mich und Sie. Es ist eine grundwackre und treffliche Natur, die unter Päpsten und Kardinälen zu recht derber Zeit hätte sollen geboren werden. Wie jämmerlich ist es ihn, auf diesem Sand nach dem Elemente seines Ursprungs schnappen zu sehen. Graf Gessler, grüßen Sie aufs Beste. Wenn mir es möglich ist, komme ich in der nächsten Woche hinüber. Die Kotzebuische Rezension betreffend trete ich gern Ihrer Meinung bei. Wollten Sie Hofrat Eichstädt danach beraten, so würde ja auch diese Ladung auslaufen können. An dem Wohl der Ihrigen, der Eltern und der Neuesten nehme ich aufrichtigen Anteil und wünsche uns bald wieder vereinigt zu sehen. Frau von Wollzogen, viel Empfehlungen, Weimar, den 5. August 1804, G.